Viertes Kapitel. Fortsetzung. Ergänzende Erläuterung von Engels. Marx hat zur Beurteilung der Erfahrungen der Kommune das Grundlegende beigetragen. Engels kam wiederholt auf dasselbe Thema zurück, wobei er die Analyse und die Schlussfolgerung von Marx erläuterte und mitunter mit einer solchen Kraft und Anschaulichkeit andere Seiten der Frage beleuchtete, dass man auf diese Erläuterung besonders eingehen muss. Punkt 1. Zur Wohnungsfrage. In seiner Abhandlung über die Wohnungsfrage 1872 verwertet Engels bereits die Erfahrungen der Kommune und kommt einige Male auf die Aufgaben der Revolution in Bezug auf den Staat zu sprechen. Es ist interessant, dass an einem konkreten Thema anschaulich aufgezeigt werden, einerseits die Züge, worin der proletarische und der jetzige Staat einander ähnlich sind, Züge, die in beiden Fällen erlauben, vom Staat zu sprechen, und andererseits die Unterscheidungsmerkmale oder der Übergang zur Aufhebung des Staates. Zitat: Wie ist nun die Wohnungsfrage zu lösen? In der heutigen Gesellschaft, gerade wie eine jede andere gesellschaftliche Frage gelöst wird. Durch die allmähliche ökonomische Ausgleichung von Nachfrage und Angebot. Eine Lösung, die die Frage selbst immer wieder von Neuem erzeugt, also keine Lösung ist. Wie eine soziale Revolution diese Frage lösen würde, hängt nicht nur von den jedesmaligen Umständen ab, sondern auch zusammen mit viel weitergehenden Fragen, unter denen die Aufhebung des Gegensatzes von Stadt und Land eine der wesentlichsten ist. Da wir keine utopischen Systeme für die Einrichtung der künftigen Gesellschaft zu machen haben, wäre es mehr als müßig, hierauf einzugehen. So viel aber ist sicher, dass schon jetzt in den großen Städten hinreichend Wohngebäude vorhanden sind, um bei rationeller Benutzung derselben jeder wirklichen Wohnungsnot sofort abzuhelfen. Dies kann natürlich nur durch die Expropriation der heutigen Besitzer, respektive durch die Bequartierung ihrer Häuser mit Obdachlosen oder in ihren bisherigen Wohnungen übermäßig zusammengedrängten Arbeitern geschehen, und sobald das Proletariat die politische Macht erobert hat, wird eine solche durch das öffentliche Wohl gebotene Maßregel ebenso leicht ausführbar sein wie andere Expropriationen und Einquartierungen durch den heutigen Staat. Zitat Ende. Hier wird nicht nur die Veränderung der Form der Staatsmacht behandelt, sondern nur der Inhalt ihrer Tätigkeit. Expropriationen und Einquartierungen erfolgen auch auf Verfügung des jetzigen Staates. Formell betrachtet wird auch der proletarische Staat Einquartierungen und Expropriation von Häusern verfügen. Es ist aber klar, dass der alte Vollzugsapparat die mit der Bourgeoisie verbundene Beamtenschaft zur Durchführung der Verfügungen des proletarischen Staates einfach untauglich wäre. Zitat: Übrigens muss konstatiert werden, dass die faktische Besitzergreifung sämtlicher Arbeitsinstrumente, die Inbesitznahme der gesamten Industrie von Seiten des arbeitenden Volkes, das gerade Gegenteil ist von der proudhonistischen Ablösung. Bei der letzteren wird der einzelne Arbeiter Eigentümer der Wohnung, des Bauernhofs, des Arbeitsinstruments. Bei der ersteren bleibt das arbeitende Volk Gesamteigentümer der Häuser, Fabriken und Arbeitsinstrumente und wird deren Nießbrauch wenigstens während einer Übergangszeit schwerlich ohne Entschädigung der Kosten an Einzelne oder Gesellschaften überlassen. Gerade wie die Abschaffung des Grundeigentums nicht die Abschaffung der Grundrente ist, sondern ihre Übertragung, wenn auch in modifizierter Weise, an die Gesellschaft. Die faktische Besitznahme sämtlicher Arbeitsinstrumente durch das arbeitende Volk schließt also die Beibehaltung des Mietverhältnisses keineswegs aus. Zitat Ende. Die in diesen Darstellungen angeschnittene Frage, nämlich die Frage nach den ökonomischen Grundlagen des Absterbens des Staates, wollen wir im nächsten Kapitel behandeln. Engels drückt sich äußerst vorsichtig aus, wenn er sagt, dass der proletarische Staat schwerlich die Wohnungen ohne Entgelt verteilen werde, wenigstens während einer Übergangszeit. Das Überlassen von Wohnungen, die dem ganzen Volk gehören, an einzelne Familien, gegen Entgelt setzt auch die Erhebung dieses Mietgeldes eine gewisse Kontrolle und diese oder jene Normierung bei der Verteilung der Wohnungen voraus. Alles das erfordert eine gewisse Staatsform, erfordert aber keineswegs einen besonderen militärischen und bürokratischen Apparat mit beamten Personen in besonders bevorzugter Stellung. Der Übergang zu einer Ordnung der Dinge jedoch, bei der es möglich sein wird, die Wohnungen kostenlos zu überlassen, ist mit dem völligen Absterben des Staates verknüpft. Wo Engels darauf zu sprechen kommt, dass die Blankisten nach der Kommune beeinflusst durch deren Erfahrungen prinzipiell die Stellung des Marxismus bezogen, formuliert er beiläufig diese Stellung folgendermaßen. Zitat: Notwendigkeit der politischen Aktion des Proletariats und seiner Diktatur als Übergang zur Abschaffung der Klassen und mit ihnen des Staats. Zitat Ende. Liebhaber von Wortklaubereien oder bürgerliche Marxistenfresser mögen wohl einen Widerspruch finden zwischen diesem Bekenntnis zur Abschaffung des Staats und der Ablehnung einer Formel wie der anarchistischen in dem früher zitierten Passus aus dem Antithüring. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Opportunisten auch Engels zum Anarchisten stempelten, wird es doch bei den Sozialchauvinisten jetzt immer mehr Sitte, die Internationalisten des Anarchismus zu bezichtigen. Dass mit der Abschaffung der Klassen auch die Abschaffung des Staates erfolgen wird, das hat der Marxismus stets gelehrt. Die allgemein bekannte Stelle über das Absterben des Staats im Antithüring macht den Anarchisten nicht einfach zum Vorwurf, dass sie für die Abschaffung des Staates eintreten, sondern dass sie predigen, man könne den Staat von heute auf morgen abschaffen. Da die gegenwärtig herrschende sozialdemokratische Doktrin das Verhältnis des Marxismus zum Anarchismus in der Frage der Abschaffung des Staates vollkommen entstellt, wird es besonders nützlich sein, an eine Polemik von Marx und Engels gegen die Anarchisten zu erinnern. Zweitens: Polemik gegen die Anarchisten. Die genannte Polemik fällt in das Jahr 1873. Marx und Engels schrieben für einen italienischen sozialistischen Almanach Artikel gegen die Proudhonisten, die Autonomisten oder Anti-Autoritären. Aber erst im Jahre 1913 erschienen diese Artikel in deutscher Übersetzung in der Neuen Zeit. Wenn der politische Kampf der Arbeiterklasse, schrieb Marx über die Anarchisten und ihre Ablehnung der Politik spottend, revolutionäre Form annimmt, wenn die Arbeiter anstelle der Diktatur der Bourgeoisie ihre revolutionäre Diktatur setzen, dann begehen sie das schreckliche Verbrechen der Prinzipienbeleidigung, denn um ihre kläglichen profanen Tagesbedürfnisse zu befriedigen, um den Widerstand der Bourgeoisie zu brechen, geben sie dem Staat eine revolutionäre und vorübergehende Form, statt die Waffen niederzulegen und den Staat abzuschaffen. Zitat Ende. Also ausschließlich gegen diese Abschaffung des Staates wandte sich Marx bei seiner Widerlegung der Anarchisten. Durchaus nicht dagegen, dass der Staat mit dem Verschwinden der Klassen verschwinden oder mit der Abschaffung der Klassen abgeschafft werden wird, sondern dagegen, dass die Arbeiter auf die Anwendung von Waffen, auf die organisierte Gewalt, das heißt auf den Staat verzichten sollen, der dem Ziel zu dienen hat, den Widerstand der Bourgeoisie zu brechen. Marx betont absichtlich, um einer Entstellung des wahren Sinnes seines Kampfes gegen den Anarchismus vorzubeugen, die revolutionäre und vorübergehende Form des Staates, den das Proletariat braucht. Das Proletariat braucht den Staat nur zeitweilig. In der Frage der Abschaffung des Staates als Ziel gehen wir mit den Anarchisten keineswegs auseinander. Wir behaupten, dass zur Erreichung dieses Ziels ein zeitweiliges Ausnutzen der Organe, Mittel und Methoden der Staatsgewalt gegen die Ausbeuter notwendig ist, ebenso wie zur Aufhebung der Klassen die vorübergehende Diktatur der unterdrückten Klasse notwendig ist. Marx greift gegen die Anarchisten zur schärfsten und klarsten Fragestellung. Sollen die Arbeiter die Waffen niederlegen, wenn sie das Joch der Kapitalisten abwerfen, oder sollen sie diese Waffen gegen die Kapitalisten ausnutzen, um deren Widerstand zu brechen? Aber die systematische Ausnutzung der Waffen durch eine Klasse gegen eine andere Klasse Was ist das denn anderes als eine vorübergehende Form des Staates? Jeder Sozialdemokrat möge sich fragen, ob er in seiner Polemik gegen die Anarchisten die Frage des Staates so gestellt hat. Ob die überwältigende Mehrheit der offiziellen sozialistischen Parteien der Zweiten Internationale diese Frage so gestellt hat. Engels entwickelt dieselben Gedanken noch viel ausführlicher und gemeinverständlicher. Zunächst verspottet er die Konfusion in den Köpfen der Proudhonisten, die sich als Anti-Autoritäre bezeichneten. Das heißt, jegliche Autorität, jegliche Unterordnung, jegliche Regierungsgewalt ablehnten. Man nehme eine Fabrik, eine Eisenbahn, ein Schiff auf hoher See, sagt Engels. Ist es denn nicht klar, dass ohne eine gewisse Unterordnung, also ohne eine gewisse Autorität oder Macht, ein Funktionieren keiner dieser komplizierten technischen Betriebe, die auf der Verwendung von Maschinen und dem planmäßigen Zusammenarbeiten vieler Personen beruhen, möglich wäre? Zitat: Wenn ich diese Argumente den rabiatesten Anti-Autoritären entgegenstelle, können sie mir nur die folgende Antwort geben. Ah, das ist wahr. Es handelt sich aber hier nicht um die Autorität, die wir den Delegierten verleihen, sondern um einen Auftrag. Diese Leute glauben, dass sie eine Sache ändern können, wenn sie ihren Namen ändern. Zitat Ende. Nachdem Engels so gezeigt hat, dass Autorität und Autonomie relative Begriffe sind, dass sich ihr Geltungsbereich mit den verschiedenen Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung ändert, dass es ein Widersinn ist, sie für etwas Absolutes zu halten, und nachdem er hinzugefügt hat, dass der Geltungsbereich der Maschinen und der Großproduktion sich immer mehr erweitert, geht er von den allgemeinen Betrachtungen über Autorität zur Frage des Staates über. Hätten sich die Autonomisten, schreibt er, begnügt zu sagen, dass die soziale Organisation der Zukunft die Autorität nur in den Grenzen zulassen wird, die durch die Produktionsverhältnisse unvermeidlich gezogen werden, dann hätte man sich mit ihnen verständigen können. Sie sind aber blind für alle Tatsachen, welche die Autorität notwendig machen, und kämpfen leidenschaftlich gegen das Wort. Warum beschränken sich die Anti-Autoritären nicht darauf, gegen die politische Autorität, gegen den Staat zu schreien? Alle Sozialisten sind darin einverstanden, dass der Staat und mit ihm die politische Autorität infolge der künftigen sozialen Revolution verschwinden werden. Das heißt, dass die öffentlichen Funktionen ihren politischen Charakter verlieren und sich in einfache administrative Funktionen verwandeln werden, die die sozialen Interessen überwachen. Die Anti-Autoritären aber fordern, dass der politische Staat mit einem Schlage abgeschafft werde, noch früher als die sozialen Verhältnisse abgeschafft sind, die ihn erzeugt haben. Sie fordern, dass der erste Akt der sozialen Revolution die Abschaffung der Autorität sein soll. Haben Sie einmal eine Revolution gesehen, diese Herren? Eine Revolution ist gewiss die autoritärste Sache, die es gibt. Ein Akt, durch den ein Teil der Bevölkerung seinen Willen dem anderen Teil durch Flinten, Bajonette und Kanonen, alles das sehr autoritäre Mittel, aufzwingt. Und die Partei, die gesiegt hat, muss ihre Herrschaft durch den Schrecken, den ihre Waffen den reaktionären Einflüssen behaupten. Und hätte sich die Pariser Kommune nicht der Autorität eines bewaffneten Volkes gegen die Bourgeoisie bedient, hätte sie sich länger als einen Tag behauptet? Können wir nicht umgekehrt tadeln, dass sie sich zu wenig dieser Autorität bedient habe? Also entweder oder. Entweder die Anti-Autoritären wissen selbst nicht, was sie sagen, und in diesem Falle schaffen sie nur Konfusion. Oder sie wissen es, und in diesem Falle verraten sie die Sache des Proletariats. In beiden Fällen dienen sie nur der Reaktion. Zitat Ende. In dieser Betrachtung sind Fragen berührt, die im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen Politik und Ökonomie beim Absterben des Staates betrachtet werden müssen. Diesem Thema ist das nachfolgende Kapitel gewidmet. Das sind die Frage nach der Umwandlung der öffentlichen Funktionen aus politischen in einfache administrative und die Frage des politischen Staates. Dieser letzte Ausdruck, der besonders geeignet ist, Missverständnisse hervorzurufen, deutet auf den Prozess des Absterbens des Staates hin. Den absterbenden Staat kann man auf einer gewissen Stufe seines Absterbens als unpolitischen Staat bezeichnen. Am bemerkenswertesten ist in dieser engelschen Betrachtung wiederum die gegen die Anarchisten gebrauchte Fragestellung. Die Sozialdemokraten, die Schüler von Engels sein wollen, haben sich seit 1873 Millionen Mal mit den Anarchisten herumgestritten, aber eben nicht so, wie Marxisten streiten können und sollen. Die anarchistische Vorstellung von der Abschaffung des Staates ist konfus und unrevolutionär, so stellt Engels die Frage. Die Anarchisten wollen gerade die Revolution in ihrem Entstehen und in ihrer Entwicklung, in ihren spezifischen Aufgaben hinsichtlich der Gewalt, der Autorität, der Macht und des Staates nicht sehen. Die bei den heutigen Sozialdemokraten übliche Kritik am Anarchismus läuft auf die reinste kleinbürgerliche Plattheit hinaus. Wir erkennen den Staat an, die Anarchisten nicht. Natürlich muss eine solche Plattheit auf einigermaßen denkende und revolutionäre Arbeiter abstoßend wirken. Engels sagt etwas anderes. Er betont, dass alle Sozialisten das Verschwinden des Staates als Folge der sozialistischen Revolution anerkennen. Er stellt anschließend ganz konkret die Frage der Revolution, eben jene Frage, die die Sozialdemokraten aus Opportunismus zu umgehen pflegen, deren Bearbeitung sie sozusagen ausschließlich den Anarchisten überlassen. Und mit dieser Frage packt Engels den Stier bei den Hörnern. Hätte sich die Kommune nicht mehr der revolutionären Macht des Staates, das heißt des bewaffneten, als herrschende Klasse organisierten Proletariats bedienen sollen? Die herrschende, offizielle Sozialdemokratie pflegt die Frage nach den konkreten Aufgaben des Proletariats in der Revolution entweder einfach mit Philisterspötteleien oder bestenfalls mit der ausweichenden sophistischen Redewendung abzutun. Das werden wir dann sehen. Und die Anarchisten durften mit Recht von dieser Sozialdemokratie behaupten, dass sie ihre Aufgabe preisgebe, die Arbeiter im revolutionären Geiste zu erziehen. Engels nutzt die Erfahrungen der letzten proletarischen Revolution zur ganz konkreten Erforschung dessen aus, was das Proletariat sowohl in Bezug auf die Banken als auch in Bezug auf den Staat zu tun hat und wie das zu tun ist. 3. Ein Brief an Bebel. Eine der bemerkenswertesten, wenn nicht die bemerkenswerteste Betrachtung in den Werken von Marx und Engels über den Staat ist folgende Stelle in einem Brief von Engels an Bebel. Dieser Brief ist, nebenbei bemerkt, unseres Wissens zum ersten Male von Bebel im zweiten Teil seiner Memoiren veröffentlicht worden, der 1911, also 36 Jahre nach Niederschrift und Absendung des Briefes, erschienen ist. Engels kritisierte in seinem Brief an Bebel denselben Entwurf des Gotha-Programms, an dem auch Marx in seinem berühmten Brief an Bracke Kritik übte. Speziell zur Frage des Staates schrieb Engels folgendes. Zitat: Der freie Volksstaat ist in den freien Staat verwandelt. Grammatikalisch genommen ist ein freier Staat ein solcher, wo der Staat frei gegenüber seinen Bürgern ist, also ein Staat mit despotischer Regierung. Man sollte das ganze Gerede vom Staat fallen lassen, besonders seit der Kommune, die schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Der Volksstaat ist uns von den Anarchisten bis zum Überdruss in die Zähne geworfen worden, obwohl schon die Schrift Marx gegen Proudhon und nachher das Kommunistische Manifest direkt sagen, dass mit Einführung der sozialistischen Gesellschaftsordnung der Staat sich von selbst auflöst und verschwindet. Da nun der Staat doch nur eine vorübergehende Einrichtung ist, deren man sich im Kampf in der Revolution bedient, um seine Gegner gewaltsam niederzuhalten, so ist es purer Unsinn, von freiem Volksstaat zu sprechen. Solange das Proletariat den Staat noch gebraucht, gebraucht es ihn nicht im Interesse der Freiheit, sondern der Niederhaltung seiner Gegner. Und sobald von Freiheit die Rede sein kann, hört der Staat als solcher auf zu bestehen. Wir würden daher vorschlagen, überall statt Staat Gemeinwesen zu setzen. Ein gutes altes deutsches Wort, das das französische Commune sehr gut vertreten kann. Zitat Ende. Man muss im Auge behalten, dass dieser Brief sich auf das Parteiprogramm bezieht, das Marx in einem nur wenige Wochen später geschriebenen Brief kritisierte und das Engels damals mit Marx zusammen in London lebte. Wenn also Engels im letzten Satz wir sagt, so empfiehlt er zweifellos in seinem und in Marx Namen, dem Führer der Deutschen Arbeiterpartei das Wort Staat aus dem Programm zu streichen und es durch das Wort Gemeinwesen zu ersetzen. Welches Geheul über Anarchismus würden die Häuptlinge des jetzigen, für die Opportunisten gebrauchsfertig zurechtgemachten Marxismus erheben, wenn man ihnen eine solche Korrektur am Programm vorschlagen wollte? Mögen sie heulen, dafür wird sie die Bourgeoisie loben. Wir aber werden unser Werk weiter tun. Bei der Überprüfung unseres Parteiprogramms muss der Ratschlag von Engels und Marx unbedingt berücksichtigt werden, um der Wahrheit näher zu kommen, um den Marxismus wiederherzustellen und ihn von Entstellungen zu säubern, um den Kampf der Arbeiterklasse für ihre Befreiung sicherer zu lenken. Unter den Bolschewiki werden sich gewiss keine Gegner des Ratschlags von Engels und Marx finden. Die Schwierigkeit dürfte wohl nur im Terminus liegen. Im Deutschen gibt es zwei Wörter, Gemeinde und Gemeinwesen, von denen Engels dasjenige wählte, das nicht die einzelne Gemeinde, sondern die Gesamtheit, das System der Gemeinden bedeutet. Im Russischen wiederum gibt es kein entsprechendes Wort und man wird sich vielleicht für das französische Wort Commune entscheiden müssen, obgleich auch dieses seine Nachteile hat. Die Commune, die schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war, das ist eine theoretisch höchst wichtige Behauptung von Engels. Nach dem oben dargelegten ist diese Behauptung durchaus begreiflich. Die Kommune hörte auf, ein Staat zu sein, insofern sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern eine Minderheit, die Ausbeuter niederzuhalten hatte. Die bürgerliche Staatsmaschine wurde von ihr zerschlagen. An der Stelle einer besonderen Repressionsgewalt trat die Bevölkerung selbst auf den Plan. Alles das sind Abweichungen vom Staat im eigentlichen Sinne. Und hätte sich die Kommune behauptet, so wären in ihr die Spuren des Staates von selbst abgestorben, sie hätten seine Institutionen nicht abzuschaffen brauchen. Diese hätten in dem Maße aufgehört zu funktionieren, wie sie nichts mehr zu tun gehabt hätten. Der Volksstaat ist uns von den Anarchisten bis zum Überdruss in die Zähne geworfen worden, sagt Engels und meint in erster Linie Bakunin und dessen Ausfälle gegen die deutschen Sozialdemokraten. Engels erkennt diese Ausfälle insoweit für berechtigt an, als der Volksstaat ein ebensolcher Unsinn und ein ebensolches Abweichen vom Sozialismus ist, wie auch der freie Volksstaat. Engels ist bemüht, den Kampf der deutschen Sozialdemokraten gegen die Anarchisten zu korrigieren, diesem Kampf die prinzipiell richtige Linie zu geben, ihn von den opportunistischen Vorurteilen in Bezug auf den Staat zu reinigen. Aber leider, der Brief von Engels hat 36 Jahre lang in einer Schreibtischschublade gelegen. Wir werden weiter unten sehen, dass auch nach der Veröffentlichung dieses Briefes Kautsky im Wesentlichen die gleichen Fehler hartnäckig wiederholt, vor denen Engels warnte. Bebel antwortete Engels mit einem Brief, in dem er unter anderem schrieb, dass er mit dessen Urteil über die Programmvorlage vollkommen übereinstimme und dass er Liebknecht Nachgiebigkeit vorgeworfen habe. Nimmt man jedoch Bebels Broschüre »Unsere Ziele« zur Hand, so findet man in ihr vollkommen falsche Betrachtungen über den Staat. Zitat: »Der Staat soll also aus einem auf Klassenherrschaft beruhenden Staat in einen Volksstaat verwandelt werden.« Zitat Ende. So zu lesen in der neunten Auflage der Bebelschen Broschüre. Kein Wunder, dass die so hartnäckig wiederholten opportunistischen Betrachtungen über den Staat der deutschen Sozialdemokratie in Fleisch und Blut übergingen, besonders da man die revolutionären Erläuterungen von Engels vor der Welt geheim hielt und da die ganzen Lebensverhältnisse für lange Zeit von der Revolution entwöhnten. 4. Kritik des Entwurfs des Erfurter Programms. Die Kritik des Entwurfs des Erfurter Programms, die Engels am 29. Juni 1891 an Kautsky sandte und die erst 10 Jahre später in der Neuen Zeit veröffentlicht wurde, darf bei der Analyse der marxistischen Lehre vom Staat nicht übergangen werden, da sie hauptsächlich gerade der Kritik der opportunistischen Anschauung der Sozialdemokratie in den Fragen der Staatsordnung gewidmet ist. Zitat: Wenn wir von den Aktiengesellschaften übergehen zu den Trusts, die ganze Industriezweige beherrschen und monopolisieren, so hört da nicht nur die Privatproduktion auf, sondern auch die Planlosigkeit. Zitat Ende. Hier ist die grundlegende in der theoretischen Einschätzung des neuesten Kapitalismus, das heißt des Imperialismus, gegeben, nämlich dass sich der Kapitalismus in monopolistischen Kapitalismus verwandelt. Das Letztere muss besonders hervorgehoben werden, denn zu den meistverbreiteten Irrtümern gehört die bürgerlich-reformistische Behauptung, der monopolistische oder staatsmonopolistische Kapitalismus sei schon kein Kapitalismus mehr, er könne bereits als Staatssozialismus bezeichnet werden und ähnliches mehr. Eine vollständige Planmäßigkeit boten die Trusts natürlich nicht, bieten sie bis auf den heutigen Tage nicht und können sie nicht bieten. Soweit sie auch Planmäßigkeiten bieten, soweit die Kapitalmagnaten den Umfang der Produktion in nationalem oder gar internationalem Maßstab auch im Voraus berechnen, soweit sie die Produktion auch planmäßig regulieren, wir verbleiben trotz allem im Kapitalismus, wenn auch in einem neuen Stadium, aber doch unverkennbar im Kapitalismus. Die Nähe eines solchen Kapitalismus zum Sozialismus muss für wirkliche Vertreter des Proletariats ein Beweisgrund sein für die Nähe, Leichtigkeit, Durchführbarkeit und Dringlichkeit der sozialistischen Revolution, keineswegs aber ein Argument dafür, dass man die Ablehnung dieser Revolution und die Beschönigung des Kapitalismus, wie dies bei allen Reformisten zu finden ist, tolerant hinnehmen solle. Doch kehren wir zur Frage des Staates zurück. Engels gibt hier dreierlei besonders wertvolle Hinweise. Erstens in der Frage der Republik, zweitens über den Zusammenhang zwischen der nationalen Frage und der Staatsordnung und drittens über die lokale Selbstverwaltung. Was die Republik betrifft, so hat Engels sie zum Schwerpunkt seiner Kritik am Entwurf des Erfurter Programms gemacht. Und wenn wir bedenken, welche Bedeutung das Erfurter Programm in der ganzen internationalen Sozialdemokratie gewonnen hat, dass es für die gesamte Zweite Internationale zum Vorbild geworden ist, so wird man ohne Übertreibung sagen dürfen, dass Engels hier den Opportunismus der gesamten Zweiten Internationale kritisiert. Die politischen Forderungen des Entwurfs, schreibt Engels, haben einen großen Fehler. Das, was eigentlich gesagt werden sollte, steht nicht drin. Und weiter wird auseinandergesetzt, dass die deutsche Reichsverfassung im Grunde einen Abklatsch der äußerst reaktionären Verfassung von 1850 bilde, dass der Reichstag nach einem Ausspruch Wilhelm Liebknechts nur das Feigenblatt des Absolutismus sei, dass auf Grundlage dieser Verfassung, die die Kleinstaaterei und den Bund der deutschen Kleinstaaten sanktioniert, eine Umwandlung aller Arbeitsmittel in Gemeineigentum durchführen zu wollen, augenscheinlich sinnlos sei. Daran zu tasten ist aber gefährlich, fügt Engels hinzu, der nur zu gut weiß, dass es unmöglich ist, in Deutschland im Programm die Forderung der Republik legal zu erheben. Aber mit dieser einleuchtenden Erwägung, mit der sich alle zufrieden geben, findet sich Engels nicht ohne weiteres ab. Er fährt fort, Zitat, und dennoch muss so oder so die Sache angegriffen werden. Wie nötig das ist, beweist gerade jetzt der in einem großen Teile der sozialdemokratischen Presse einreißende Opportunismus. Aus Furcht vor einer Erneuerung des Sozialistengesetzes, aus der Erinnerung an allerlei unter der Herrschaft jenes Gesetzes gefallenen voreiligen Äußerungen, soll jetzt auf einmal der gegenwärtige gesetzliche Zustand in Deutschland der Partei genügen können, alle ihre Forderungen auf friedlichem Wege durchzuführen. Zitat Ende. Dass die deutschen Sozialdemokraten aus Furcht vor einer Wiedereinführung des Ausnahmegesetzes handelten, diese grundlegende Tatsache rückt Engels in den Vordergrund und bezeichnet sie ohne Umschweife als Opportunismus. Gerade weil in Deutschland Republik und Freiheit fehlen, erklärt er die Träume von einem friedlichen Weg für völlig sinnlos. Engels ist vorsichtig genug, sich nicht die Hände zu binden. Er gibt zu, dass man sich in Republiken oder sonst in Ländern mit weitgehender Freiheit eine friedliche Entwicklung zum Sozialismus vorstellen kann. Nur vorstellen. Aber in Deutschland, wiederholt er, Zitat, in Deutschland, wo die Regierung fast allmächtig und der Reichstag und alle anderen Vertretungskörperschaften ohne wirkliche Macht, in Deutschland so etwas proklamieren und noch dazu ohne Not, heißt das Feigenblatt des Absolutismus abnehmen und sich selbst vor die Blöße binden. Zitat Ende. Die offiziellen Führer der Deutschen Sozialdemokratischen Partei, die diese Hinweise zu den Akten gelegt hatten, erwiesen sich in ihrer überwiegenden Mehrheit denn auch in der Tat als Schirmer des Absolutismus. Zitat: Eine solche Politik kann nur die eigene Partei auf die Dauer irreführen. Man schickt allgemeine, abstrakte politische Fragen in den Vordergrund und verdeckt dadurch die nächsten konkreten Fragen, die Fragen, die bei den ersten großen Ereignissen, bei der ersten politischen Krise sich selbst auf die Tagesordnung setzen. Was kann dabei herauskommen, als dass die Partei plötzlich im entscheidenden Moment ratlos ist, dass über die entscheidendsten Punkte Unklarheit und Uneinigkeit herrscht, weil diese Punkte nie diskutiert worden sind? Dies Vergessen der großen Hauptgesichtspunkte über den augenblicklichen Interessen des Tages, dies Ringen und Trachten dem Augenblickserfolg ohne Rücksicht auf die späteren Folgen, dies Preisgeben der Zukunft, der Bewegung um der Gegenwart der Bewegung willen, mag ehrlich gemeint sein, aber Opportunismus ist und bleibt es, und der ehrliche Opportunismus ist vielleicht der gefährlichste von allen. Wenn etwas feststeht, so ist es dies, dass unsere Partei und die Arbeiterklasse nur zur Herrschaft kommen kann unter der Form der Demokratischen Republik. Diese ist sogar die spezifische Form für die Diktatur des Proletariats, wie schon die große Französische Revolution gezeigt hat. Zitat Ende. Engels wiederholt hier in besonders plastischer Form jenen Grundgedanken, der sich wie ein roter Faden durch alle Werke von Marx zieht, nämlich, dass die Demokratische Republik der unmittelbare Zugang zur Diktatur des Proletariats ist. Denn diese Republik, die in keiner Weise die Herrschaft des Kapitals und somit die Unterdrückung der Massen und den Klassenkampf beseitigt, führt unvermeidlich zu solcher Ausdehnung, Entfaltung, Entblößung und Verschärfung dieses Kampfes, dass, sobald einmal die Möglichkeit entsteht, die Grundinteressen der unterdrückten Massen zu befriedigen, diese Möglichkeit unausbleiblich und allein durch die Diktatur des Proletariats verwirklicht wird, dadurch, dass das Proletariat die Massen führt. Für die gesamte Zweite Internationale sind auch das vergessene Worte des Marxismus. Und das Vergessen dieser Worte trat außerordentlich krass in der Geschichte der Partei der Menschewiki während des ersten halben Jahres der russischen Revolution von 1917 zutage. Zur Frage der Föderativrepublik im Zusammenhang mit der nationalen Zusammensetzung der Bevölkerung schrieb Engels, Zitat: Was soll an die Stelle des jetzigen Deutschlands mit seiner reaktionären monarchistischen Verfassung und der ebenso reaktionären Kleinstaaterei, die das spezifische Preußentum verewigt, statt beides in Deutschland als Ganzem aufgehen zu lassen, treten. Nach meiner Ansicht kann das Proletariat nur die Form der einen und unteilbaren Republik gebrauchen. Die Föderativrepublik ist auf dem Riesengebiet der Vereinigten Staaten jetzt noch im Ganzen eine Notwendigkeit, obgleich sie im Osten bereits ein Hindernis wird. Sie wäre ein Fortschritt in England, wo 4 Nationen auf den beiden Inseln wohnen und trotz eines Parlaments schon jetzt 3erlei Gesetzessysteme nebeneinander bestehen. Sie ist in der kleinen Schweiz schon längst ein Hindernis geworden, erträglich nur, weil die Schweiz sich damit begnügt, ein rein passives Glied des europäischen Staatensystems zu sein. Für Deutschland wäre die föderalistische Verschweizerung ein enormer Rückschritt. 2 Punkte unterscheiden den Bundesstaat vom Einheitsstaat: dass jeder verbündete Einzelstaat, jeder Kanton seine eigene Zivil- und Kriminalgesetzgebung und Gerichtsverfassung hat. Und dann, dass neben dem Volkshaus ein Staatenhaus besteht, worin jeder Kanton, groß oder klein, als solcher stimmt. In Deutschland ist der Bundesstaat der Übergang zum Einheitsstaat und die 1866 und 1870 gemachte Revolution von oben darf man nicht wieder rückgängig machen, sondern muss sie durch eine Bewegung von unten ergänzen. Die Staatsformen sind Engels keineswegs gleichgültig. Er ist im Gegenteil bemüht, mit außerordentlicher Sorgfalt gerade die Übergangsformen zu analysieren, um je nach den konkret historischen Eigentümlichkeiten jedes Einzelfalles festzustellen, wovon und wozu die betreffende Form den Übergang bildet. Engels wie auch Marx verficht vom Standpunkt des Proletariats und der proletarischen Revolution aus den demokratischen Zentralismus, die eine und unteilbare Republik. Die Föderative Republik betrachtete er entweder als Ausnahmefall und als Hindernis der Entwicklung oder als Übergang von der Monarchie zur zentralistischen Republik unter bestimmten, besonderen Verhältnissen als einen Fortschritt. Und unter diesen besonderen Verhältnissen rückt die nationale Frage in den Vordergrund. Bei Engels, wie auch bei Marx, findet man trotz ihrer schonungslosen Kritik an der reaktionären Kleinstaaterei und an der Verschleierung dieses ihres reaktionären Charakters durch die nationale Frage in bestimmten konkreten Fällen nirgends die leiseste Spur eines Bestrebens, der nationalen Frage aus dem Wege zu gehen, eines Bestrebens, das sich häufig die holländischen und polnischen Marxisten zu Schulden kommen lassen, die von dem durchaus berechtigten Kampf gegen den spießerhaft beschränkten Nationalismus ihrer kleinen Staaten ausgehen. Selbst in England, wo sowohl die geografischen Bedingungen als auch die Gemeinsamkeit der Sprache und die Geschichte vieler Jahrhunderte die nationale Frage in den einzelnen kleinen Teilen Englands erledigt zu haben scheinen, selbst hier trägt Engels der klaren Tatsache Rechnung, dass die nationale Frage noch nicht überwunden ist und sieht darum in der föderativen Republik einen Fortschritt. Selbstverständlich ist hier auch nicht der geringste Verzicht auf eine Kritik an den Mängeln der föderativen Republik, auf die entschiedenste Propaganda und den Kampf für eine einheitliche, zentralistisch-demokratische Republik zu finden. Engels fasst aber den demokratischen Zentralismus keineswegs in dem bürokratischen Sinne auf, in dem die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologen, darunter auch die Anarchisten, diesen Begriff gebrauchen. Der Zentralismus schließt für Engels nicht im geringsten jene weitgehend lokale Selbstverwaltung aus, die bei freiwilliger Wahrung der Einheit des Staates durch die Kommunen und Provinzen jeden Bürokratismus und jedes Kommandieren von oben unbedingt beseitigt. Also einheitliche Republik, schreibt Engels, die programmatischen Ansichten des Marxismus über den Staat entwickelnd. Aber nicht im Sinne der heutigen Französischen, die weiter nichts ist als das 1798 gegründete Kaiserreich ohne den Kaiser. Von 1792 bis 1798 besaß jedes französische Departement, jede Gemeinde vollständige Selbstverwaltung nach amerikanischem Muster, und das müssen wir auch haben. Wie die Selbstverwaltung einzurichten ist und wie man ohne Bürokratie fertig werden kann, das bewies uns Amerika und die erste französische Republik. Und noch heute Australien, Kanada und die anderen englischen Kolonien. Und eine solche provinzielle und gemeindliche Selbstverwaltung ist weit freier als zum Beispiel der Schweizer Föderalismus, wo der Kanton zwar sehr unabhängig ist gegenüber dem Bund, das heißt im föderativen Gesamtstaat, aber auch gegenüber dem Bezirk und der Gemeinde. Die Kantonalregierungen ernennen Bezirksstatthalter und Präfekten, wovon man in den Ländern englischer Zunge nichts weiß und die wir uns ebenso höflichst in Zukunft verbeten haben wollen, wie die preußischen Landräte und Regierungsräte. Kommissare, Kreispolizeichefs, Gouverneure, überhaupt alle von oben ernannten Beamten. Engels empfiehlt dementsprechend im Programm den Punkt über die Selbstverwaltung wie folgt zu formulieren. Vollständige Selbstverwaltung in Provinz, Kreis und Gemeinde durch nach allgemeinem Stimmrecht gewählte Beamte. Abschaffung aller von Staats wegen ernannten Lokal- und Provinzialbehörden. In der von der Regierung Kerenskis und der anderen sozialistischen Minister verbotenen Pravda hatte ich bereits Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie in diesem Punkt, freilich bei weitem nicht nur in diesem allein, unsere angeblich sozialistischen Vertreter einer angeblich revolutionären, angeblichen Demokratie sich himmelschreiende Verstöße gegen den Demokratismus leisteten. Es ist begreiflich, dass Leute, die sich durch eine Koalition mit der imperialistischen Bourgeoisie gebunden haben, für diese Hinweise taub blieben. Es ist äußerst wichtig hervorzuheben, dass Engels anhand von Tatsachen an einem ganz exakten Beispiel das, besonders unter der kleinbürgerlichen Demokratie, weit verbreitete Vorurteil widerlegt, die föderative Republik bedeute unbedingt mehr Freiheit als die zentralistische. Das ist falsch. Das widerlegen die Tatsachen, die Engels über die zentralistische französische Republik von 1792 bis 1798 und die föderalistische schweizerische Republik anführt. Die wirkliche demokratische zentralistische Republik bot mehr Freiheit als die föderalistische. Oder anders ausgedrückt, die größte lokale, provinzielle und so weiter Freiheit, die Geschichte kennt, hat die zentralistische und nicht die föderative Republik geboten. Dieser Tatsache, wie überhaupt der ganzen Frage der föderativen und der zentralistischen Republik sowie der lokalen Selbstverwaltung wurde und wird in unserer Parteipropaganda und Agitation nicht genügend Beachtung geschenkt. Fünftens. Die Einleitung vom Jahre 1891 zu Marx, der Bürgerkrieg in Frankreich. In seiner Einleitung zur dritten Auflage des Bürgerkriegs in Frankreich, diese Einleitung datiert vom 18. März 1891 und war ursprünglich in der Neuen Zeit veröffentlicht, gibt Engels neben interessanten beiläufigen Bemerkungen zu Fragen, die mit dem Verhältnis zum Staat zusammenhängen, eine überaus prägnante Zusammenfassung der Lehren der Kommune. Diese Zusammenfassung vertieft durch die ganze Erfahrung eines Zeitabschnitts von 20 Jahren, der den Verfasser von der Kommune trennte und speziell gegen die in Deutschland verbreitete abergläubische Verehrung des Staats gerichtet, kann mit Recht als das letzte Wort des Marxismus zu der Frage, die wir hier untersuchen, bezeichnet werden. In Frankreich, bemerkt Engels, waren die Arbeiter nach jeder Revolution bewaffnet. Für die am Staatsruder befindlichen Bourgeois war daher Entwaffnung der Arbeiter erstes Gebot. Daher nach jeder durch die Arbeiter erkämpften Revolution ein neuer Kampf, der mit der Niederlage der Arbeiter endigt. Zitat Ende. Die historische Rede Zeretellis vom 11. Juni wird natürlich für jeden Geschichtsschreiber der Revolution von 1917 eine der anschaulichsten Illustrationen dafür bieten, wie sich der von Herrn Zeretelli geführte Block der Sozialrevolutionäre und Menschewiki gegen das revolutionäre Proletariat auf die Seite der Bourgeoisie geschlagen hat. Eine andere beiläufige Bemerkung von Engels, die ebenfalls mit der Frage des Staates zusammenhängt, bezieht sich auf die Religion. Es ist bekannt, dass die deutsche Sozialdemokratie in dem Maße, wie sie versumpfte und immer opportunistischer wurde, immer häufiger zu einer philisterhaften Falschdeutung der berühmten Formel »Erklärung der Religion zur Privatsache« hinabsank. Nämlich, diese Formel wurde so gedeutet, als sei auch für die Partei des revolutionären Proletariats die Frage der Religion Privatsache. Gegen diesen völligen Verrat am revolutionären Programm des Proletariats macht Engels Front, der 1891 erst ganz schwache Keime des Opportunismus in seiner Partei beobachtete und sich daher äußerst vorsichtig ausdrückte. Zitat: Wie in der Kommune fast nur Arbeiter oder anerkannte Arbeitervertreter saßen, so trugen auch ihre Beschlüsse einen entschieden proletarischen Charakter. Entweder dekretierten sie Reformen, die die republikanische Bourgeoisie nur aus Feigheit unterlassen hatte, die aber für die freie Aktion der Arbeiterklasse eine notwendige Grundlage bildeten, wie die Durchführung des Satzes, dass dem Staat gegenüber die Religion bloße Privatsache sei. Oder sie erließ Beschlüsse direkt im Interesse der Arbeiterklasse und teilweise tief einschneidend in die alte Gesellschaftsordnung. Zitat Ende. Engels unterstrich die Worte »dem Staat gegenüber« mit Vorbedacht, um haargenau den deutschen Opportunismus zu treffen, der die Religion der Partei gegenüber zur Privatsache erklärte und auf diese Weise die Partei des revolutionären Proletariats auf das Niveau eines banalen, freidenkerischen Spießertums hinabdrückte, das bereit ist, Konfessionslosigkeit zu dulden, aber auf den Kampf der Partei gegen das volksverdummende Opium Religion verzichtet. Der künftige Geschichtsschreiber der deutschen Sozialdemokratie wird beim Aufspüren der Wurzeln ihres schmachvollen Zusammenbruchs im Jahre 1914 nicht wenig interessantes Material zu dieser Frage vorfinden. Angefangen von den ausweichenden, dem Opportunismus Tür und Tor öffnenden Erklärungen in den Artikeln Kautskys, des ideologischen Führers der Partei, bis zu dem Verhalten der Partei zu der sogenannten Los-von-der-Kirche-Bewegung im Jahre 1913. Gehen wir jedoch zu den Lehren über, die Engels 20 Jahre nach der Kommune aus ihren Erfahrungen für das kämpfende Proletariat zog. Folgendes sind die Lehren, die Engels in den Vordergrund rückte. Zitat: Gerade die unterdrückende Macht der bisherigen zentralisierten Regierung, Armee, politische Polizei, Bürokratie, die Napoleon 1798 geschaffen und die seitdem jede neue Regierung als willkommenes Werkzeug übernommen und gegen ihre Gegner ausgenutzt hatte, gerade diese Macht sollte überall fallen, wie sie in Paris bereits gefallen war. Die Kommune musste gleich von vornherein anerkennen, dass die Arbeiterklasse, einmal zur Herrschaft gekommen, nicht fortwirtschaften könne mit der alten Staatsmaschine. Dass diese Arbeiterklasse, um nicht ihrer eigenen, erst eben eroberten Herrschaft wieder verlustig zu gehen, einerseits alle die alte, bisher gegen sie selbst ausgenutzte Unterdrückungsmaschinerie beseitigen, andererseits aber sich sichern müsse gegen ihre eigenen Abgeordneten und Beamten, indem sie diese ohne alle Ausnahme für jederzeit absetzbar erklärte. Engels unterstreicht immer wieder, dass nicht nur in der Monarchie, sondern auch in der demokratischen Republik der Staat Staat bleibt, das heißt sein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal beibehält. Die beamteten Personen, die Diener der Gesellschaft, ihre Organe in Herren über die Gesellschaft zu verwandeln. Zitat: Gegen diese in allen bisherigen Staaten unumgängliche Verwandlung des Staates und der Staatsorgane aus Dienern der Gesellschaft in Herren der Gesellschaft wandte die Kommune zwei unfehlbare Mittel an. Erstens besetzte sie alle Stellen, Verwaltende, Richtende, Lehrende, durch Wahl nach allgemeinem Stimmrecht der Beteiligten, und zwar auf jederzeitigen Widerruf durch dieselben Beteiligten. Und zweitens zahlten sie für alle Dienste, hohe wie niedrige, nur den Lohn, den andere Arbeiter empfingen. Das höchste Gehalt, das sie überhaupt zahlte, überschritt nicht 6.000 Franken. Damit war der Stellenjägerei und dem Strebertum ein sicherer Riegel vorgeschoben, auch ohne die gebundenen Mandate bei Delegierten zu Vertretungskörpern, die noch zum Überfluss hinzugefügt wurden. Zitat Ende. Engels gelangt hier an jene denkwürdige Grenze, wo eine konsequente Demokratie sich auf der einen Seite in Sozialismus verwandelt und auf der anderen Seite den Sozialismus erfordert. Denn zur Aufhebung des Staates ist nötig, dass die Funktionen des Staatsdienstes in solche einfachen Operationen der Kontrolle und Rechnungsführung verwandelt werden, die für die ungeheure Mehrheit der Bevölkerung und später für die gesamte Bevölkerung ohne Ausnahme verständlich und ausführbar sind. Zur völligen Beseitigung des Strebertums ist es erforderlich, dass ein Ehrenamt im Staatsdienst, auch wenn es nichts einbringt, nicht als Sprungbrett dienen kann, um in hochbezahlte Stellungen bei Banken und Aktiengesellschaften zu gelangen, wie das in allen kapitalistischen Ländern, auch in den freisten, ständig vorkommt. Engels begeht aber nicht den Fehler, den zum Beispiel manche Marxisten in der Frage des Selbstbestimmungsrechts der Nationen begehen. Im Kapitalismus sei die Selbstbestimmung unmöglich und im Sozialismus überflüssig. Eine derartige, anscheinend geistreiche, in Wirklichkeit aber falsche Argumentation ließe sich über jede beliebige demokratische Einrichtung wiederholen. Auch über die bescheidenen Beamtengehälter. Denn ein vollauf konsequenter Demokratismus ist unter dem Kapitalismus unmöglich. Im Sozialismus wird aber jede Demokratie absterben. Das ist eine Sophisterei, die an die alte Scherzfrage erinnert, ob ein Mensch beginnt, kahlköpfig zu werden, sobald er ein Haar verliert. Entwicklung der Demokratie bis zu Ende, Auffinden der Formen einer solchen Entwicklung, ihre Erprobung in der Praxis und so weiter, das alles bildet eine der integrierten Aufgaben des Kampfes um die soziale Revolution. Für sich genommen wird kein Demokratismus den Sozialismus bringen. Im Leben aber wird der Demokratismus nie für sich genommen, sondern er wird mit anderen Erscheinungen zusammengenommen. Er wird seinen Einfluss auch auf die Ökonomik ausüben, ihre Umgestaltung fördern, dem Einfluss der ökonomischen Entwicklung unterliegen und so weiter. Das ist die Dialektik der lebendigen Geschichte. Engels fährt fort. Zitat: Diese Sprengung der bisherigen Staatsmacht und ihre Ersetzung durch eine neue, in Wahrheit demokratische, ist im dritten Abschnitt des Bürgerkriegs eingehend geschildert. Es war aber nötig, hier nochmals kurz auf einige Züge derselben einzugehen, weil gerade in Deutschland der Aberglaube an den Staat aus der Philosophie sich in das allgemeine Bewusstsein der Bourgeoisie und selbst vieler Arbeiter übertragen hat. Nach der philosophischen Vorstellung ist der Staat die Verwirklichung der Idee oder das ins Philosophische übersetzte Reich Gottes auf Erden, das Gebiet, worauf die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit sich verwirklicht oder verwirklichen soll. Und daraus folgt dann eine abergläubische Verehrung des Staates und alles dessen, was mit dem Staat zusammenhängt und die sich umso leichter einstellt, als man sich von Kindesbein daran gewöhnt hat, sich einzubilden, die der ganzen Gesellschaft gemeinsamen Geschäfte und Interessen könnten nicht anders besorgt werden, als wie sie bisher besorgt worden sind, nämlich durch den Staat und seine wohlbestallten Behörden. Und man glaubt schon, einen ganz gewaltig kühnen Schritt getan zu haben, wenn man sich freigemacht vom Glauben an die erbliche Monarchie und auf die demokratische Republik schwört. In Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere, und zwar in der demokratischen Republik nicht minder als in der Monarchie. Und im besten Falle ein Übel, das dem im Kampf um die Klassenherrschaft siegreichen Proletariat vererbt wird und dessen schlimmste Seiten es ebenso wenig wie die Kommunen umhin können wird, sofort möglichst zu beschneiden, bis ein in neuen, freien Gesellschaftszuständen herangewachsenes Geschlecht imstande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun. Zitat Ende. Engels ermahnte die Deutschen, bei der Ersetzung der Monarchie durch eine Republik nicht die Grundlagen des Sozialismus in der Frage des Staates überhaupt zu vergessen. Seine Warnungen lesen sich jetzt geradezu wie eine Lektion für die Herren Zeretelli und Tschernow, die in ihrer Koalitionspraxis ihren Aberglauben an den Staat und ihre abergläubische Verehrung des Staates offenbart haben. Noch zwei Bemerkungen. Erstens. Wenn Engels sagt, dass in einer demokratischen Republik der Staat nicht minder als in der Monarchie eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch eine andere bleibt, so bedeutet das durchaus nicht, dass die Form der Unterdrückung dem Proletariat gleichgültig sei, wie manche Anarchisten lehren. Eine breitere, freiere, offenere Form des Klassenkampfes und der Klassenunterdrückung bedeutet für das Proletariat eine riesige Erleichterung im Kampf um die Aufhebung der Klassen überhaupt. Zweitens. Die Frage, warum erst ein neues Geschlecht imstande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun, hängt mit der Frage der Überwindung der Demokratie zusammen. Einer Frage, zu der wir nun übergehen. Sechstens. Engels über die Überwindung der Demokratie. Engels hatte Gelegenheit, sich darüber zu äußern im Zusammenhang mit der Frage der wissenschaftlichen Unrichtigkeit der Bezeichnung Sozialdemokrat. Im Vorwort zu einer Ausgabe seiner Aufsätze zu verschiedenen Themen aus den 70er Jahren, hauptsächlich internationalen Inhalts, datiert vom 3. Januar 1894, also anderthalb Jahre vor seinem Tod, schrieb Engels, er habe in allen Aufsätzen das Wort Kommunist und nicht Sozialdemokrat gebraucht, weil sich damals die Proudhonisten in Frankreich und die Lasallianer in Deutschland Sozialdemokraten nannten. Für Marx und mich, fährt Engels fort, war es daher rein unmöglich, zur Bezeichnung unseres speziellen Standpunktes einen Ausdruck von solcher Dehnbarkeit zu wählen. Heute ist das anders und so mag das Wort Sozialdemokrat passieren, so unpassend es bleibt für eine Partei, deren ökonomisches Programm nicht bloß allgemein sozialistisch, sondern direkt kommunistisch und deren politisches letztes Endziel die Überwindung des ganzen Staates, also auch der Demokratie ist. Die Namen wirklicher, hervorgehoben von Engels, politischer Parteien stimmen aber nie ganz. Die Partei entwickelt sich, der Name bleibt. Zitat Ende. Der Dialektiker Engels bleibt am Ende seiner Tage der Dialektik treu. Marx und ich, sagt er, hatten einen ausgezeichneten wissenschaftlichen, exakten Namen für unsere Partei. Aber es fehlte die wirkliche, das heißt die proletarische Massenpartei. Jetzt, Ende des 19. Jahrhunderts, existiert eine wirkliche Partei, aber ihr Name ist wissenschaftlich unrichtig. Tut nichts. Er mag passieren, wenn nur die Partei sich entwickelt, wenn nur die wissenschaftliche Ungenauigkeit ihres Namens der Partei selbst nicht verborgen bleibt und sie nicht daran hindert, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Mancher Spaßvogel könnte am Ende auch uns, die Bolschewiki, nach der Art von Engels trösten wollen. Wir haben eine wirkliche Partei, sie entwickelt sich vorzüglich. Es mag also auch ein so sinnloses und monströses Wort wie Bolschewik passieren, das nichts weiter ausdrückt als den rein zufälligen Umstand, dass wir 1903 auf dem Parteitag in Brüssel-London die Mehrheit hatten. Jetzt, da die Verfolgungen unserer Partei im Juli und August durch die Republikaner und die revolutionäre kleinbürgerliche Demokratie das Wort Bolschewik im ganzen Volk zu einem Ehrennamen gemacht, jetzt, da diese Verfolgungen außerdem einen so gewaltigen historischen Fortschritt unserer Partei in ihrer wirklichen Entwicklung markiert haben, jetzt hätte auch ich vielleicht Bedenken, wie im April vorzuschlagen, den Namen unserer Partei zu ändern. Vielleicht würde ich meinen Genossen einen Kompromiss vorschlagen, uns kommunistische Partei zu nennen und das Wort Bolschewiki in Klammern beizubehalten. Doch die Frage nach der Benennung der Partei ist unvergleichlich weniger wichtig als die Frage nach dem Verhältnis des revolutionären Proletariats zum Staat. In den landläufigen Betrachtungen über den Staat wird fortwährend der Fehler begangen, vor dem hier Engels warnt und den wir in den vorhergegangenen Darlegungen beiläufig gestreift haben. Man vergisst nämlich immer, dass die Aufhebung des Staates auch die Aufhebung der Demokratie bedeutet, dass das Absterben des Staates ein Absterben der Demokratie ist. Auf den ersten Blick mag diese Behauptung höchst sonderbar und unverständlich erscheinen. Bei manchem dürfte sogar die Befürchtung aufkommen, dass wir den Anbruch einer Gesellschaftsordnung erwarten, in der das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit nicht eingehalten werden würde, denn Demokratie sei doch gerade die Anerkennung dieses Prinzips. Nein, Demokratie ist nicht identisch mit der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit. Demokratie ist ein die Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit anerkennender Staat, das heißt eine Organisation zur systematischen Gewaltanwendung einer Klasse gegen die andere, eines Teils der Bevölkerung gegen den anderen. Als Endziel setzen wir uns die Abschaffung des Staates, das heißt jeder organisierten und systematischen Gewalt, jeder Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt. Wir erwarten nicht, dass eine Gesellschaftsordnung anbricht, in der das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit nicht eingehalten werden würde. Doch in unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeugt, dass er in den Kommunismus hinüberwachsen wird und dass im Zusammenhang damit jede Notwendigkeit der Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, der Unterordnung eines Menschen unter den anderen, eines Teils der Bevölkerung unter den anderen verschwinden wird, denn die Menschen werden sich daran gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Gewalt und ohne Unterdrückung einzuhalten. Um dieses Element der Gewohnheit zu betonen, spricht Engels eben von einem neuen Geschlecht, das in neuen, freien Gesellschaftszuständen herangewachsen imstande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun. Jedes Staatswesen abzuschaffen, auch das demokratisch-republikanische. Um sich das klarzumachen, bedarf es einer Untersuchung der Frage nach den ökonomischen Grundlagen für das Absterben des Staates.